soweit ich gehen glaub. Ich bin in meinem Element. Zuerst am Tisch her vorbei. Dann komm ich rein, die Luft hier brennt. Ich will tanzen, nur tanzen, lass mich endlich tanzen, voll abgehen. Ich will mich nur noch drehen. Ich will tanzen, nur tanzen, lass mich endlich tanzen, voll abgehen. Ich will mich nur noch drehen, drehen, drehen, drehen. Es wird jetzt Zeit, ich lauf zur Bar. Ein bisschen pushen muss schon sein. An all den Leuten entlang. Ich schau mir ein Red Bull Wodka rein. Ich will tanzen, nur tanzen. Lass mich endlich tanzen, voll abgehen.